Nein, es ist nur sein lieber Wachtmeister. Lieber Wachtmeister? Auf wen bezieht sich dieses Liebe? Gnädiges Fräulein, machen Sie mir den Mann nicht verwirrt. Ihre Dienerin, Herr Wachtmeister, was bringen Sie uns? Der Major von Tellheim lässt an das gnädige Fräulein von Barnhelm durch mich, den Wachtmeister Werner, seinen untertänigsten Respekt vermelden und sagen, dass er sogleich hier sein werde. Wo bleibt er denn? Ihre Gnaden werden verzeihen. Wir sind noch vor dem Schlage 3 aus dem Quartier gegangen. Aber da hat ihn der Kriegszahlmeister unterwegs angeredet. Und weil mit dergleichen Herren des Redens immer kein Ende ist, so gab er mir einen Wink, dem gnädigen Fräulein den Vorfall zu rapportieren. Recht wohl, Herr Wachtmeister. Ich wünsche nur, dass der Kriegszahlmeister dem Major etwas Angenehmes möge zu sagen haben. Das haben dergleichen Herren den Offizieren selten. Haben Ihre Gnaden etwas zu befehlen? Nun, wo denn schon wieder hin, Herr Wachtmeister? Hätten wir denn nichts miteinander zu plaudern? Hier nicht, Frauenzimmerchen. Es ist wieder den Respekt. Gnädiges Fräulein? Ich danke für seine Bemühung, Herr Wachtmeister. Es ist mir lieb gewesen, ihn kennenzulernen. Franziska hat mir viel Gutes von ihm gesagt.